Erster, das Wort des Herrn kam zu mir und er sprach folgendermaßen zu mir: Zweiter Menschensohn, es gab einmal zwei Frauen, die Töchter derselben Mutter waren. Dritter, schon in ihrer Jugend verhielten sie sich in Ägypten wie Prostituierte, wo sie sich von fremden Männern unsittlich berühren ließen. Vierter, die ältere Schwester hieß Ohola und die jüngere Oholiba, sie gehörten mir und bekamen Kinder, wobei Ohola für Samaria und Oholiba für Jerusalem steht. Fünfter, obwohl Ohola mir gehörte, war sie mir untreu und begehrte die Assyrer, die als mächtige Krieger bekannt waren. Sechster, diese Männer trugen prächtige violette Kleidung und waren angesehene Anführer, die alle auf schönen Pferden ritten. Siebter, sie gab sich den vornehmsten Männern aus Assyrien hin und machte sich durch deren Götzen unrein, weil sie diese unbedingt haben wollte. Achter, sie hörte jedoch nicht auf, sich wie in Ägypten zu verhalten, da sie schon in ihrer Jugend mit den Männern dort zusammen war. Neunter, deshalb übergab ich sie der Macht ihrer Liebhaber aus Assyrien, nach denen sie sich so sehr gesehnt hatte. Zehnter, diese Männer nahmen ihr alles weg, töteten ihre Kinder und bestraften sie grausam, so dass sie zu einem warnenden Beispiel für alle Frauen wurde. Elfter, obwohl ihre Schwester Oholiba das alles sah, verhielt sie sich noch schlimmer und war noch untreuer als Ohola. Zwölfter, auch sie begehrte die Assyrer, die in prächtigen Kleidern auf Pferden ritten und angesehene Anführer waren. Dreizehnter, ich sah deutlich, dass auch sie sich unrein machte, da beide Schwestern denselben schlechten Weg einschlugen. 14. Sie ging jedoch noch weiter, denn als sie Zeichnungen von chaldäischen Männern an einer Wand sah, begehrte sie auch diese. 15. Diese Männer trugen bunte Gürtel und Turbane auf ihren Köpfen, so dass sie wie vornehme Offiziere aus Babylon wirkten. 16. Sobald sie diese Bilder sah, verlangte sie nach ihnen und schickte Boten zu ihnen in das Land der Chaldäer. 17. Die Babylonier kamen zu ihr und trieben es mit ihr, bis sie unrein wurde, woraufhin sie sich schließlich angewidert von ihnen abwandte. 18. Weil sie ihre Untreue so offen zeigte, wandte ich mich voller Abscheu von ihr ab, genau wie ich es zuvor bei ihrer Schwester getan hatte. 19. Trotzdem wurde sie immer untreuer, weil sie an die Zeit ihrer Jugend in Ägypten dachte. 20. Sie sehnte sich nach ihren Liebhabern aus Ägypten, deren Leidenschaft so stark und unkontrolliert wie bei wilden Tieren war. 21. So suchtest du wieder die Unmoral deiner Jugend, als die Ägypter dich begehrten und dich unsittlich berührten. 22. Darum sagt Gott der Herr, ich werde deine ehemaligen Liebhaber, von denen du dich abgewendet hast, gegen dich aufhetzen und sie von überall herbeiholen. 23. Ich bringe die Babylonier, alle Chaldäer und die Assyrer gegen dich, die alle angesehene Anführer und berühmte Reiter sind. 24. Sie werden mit vielen Wagen und einer großen Armee gegen dich ziehen, um dich nach ihren eigenen Gesetzen zu verurteilen und zu bestrafen. 25. Ich werde meinen Zorn gegen dich richten, so dass sie dir Nase und Ohren abschneiden und deine Kinder mit dem Schwert oder durch Feuer töten. 26. Sie werden dir deine schönen Kleider ausziehen und dir all deinen wertvollen Schmuck wegnehmen. 27. So werde ich deiner Unmoral ein Ende setzen, damit du nicht mehr an Ägypten denkst und deine Augen nicht mehr nach diesen Völkern ausrichtest. 28. Gott der Herr sagt, ich übergebe dich nun der Gewalt derer, die du jetzt hast und von denen du dich getrennt hast. 29. Sie werden dich hasserfüllt behandeln, dir alles wegnehmen und dich nackt zurücklassen, damit jeder deine Schande und deine Untreue sehen kann. 30. Das geschieht mit dir, weil du den fremden Völkern nachgelaufen bist und dich durch ihre Götzen unrein gemacht hast. 31. Da du denselben Weg wie deine Schwester gegangen bist, musst du nun auch denselben Becher der Strafe trinken. 32. Gott der Herr sagt, du wirst den Becher deiner Schwester trinken, der sehr tief und groß ist, so dass man dich verspotten wird. 33. Dieser Becher wird dich mit Entsetzen und Trauer füllen, denn es ist der Becher der Zerstörung, den auch Samaria trinken musste. 34. Du wirst ihn bis zum letzten Rest austrinken und vor Verzweiflung leiden, denn ich, der Herr, habe es so beschlossen. 35. Weil du mich vergessen und ignoriert hast, musst du jetzt die Folgen für deine Unmoral und deine Untreue tragen. 36. Der Herr fragte mich, Menschensohn, bist du bereit, Ohola und Oholiba zu verurteilen und ihnen ihre schrecklichen Taten vorzuwerfen? 37. Sie waren untreu und haben Blut vergossen, indem sie ihre Götzen anbeteten und sogar ihre eigenen Kinder für sie opferten. 38. Außerdem haben sie mein Heiligtum beschmutzt und meine heiligen Ruhetage missachtet, was mich sehr beleidigt hat. 39. Am selben Tag, an dem sie ihre Kinder den Götzen opferten, kamen sie in meinen Tempel und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. 40. Sie schickten sogar Boten zu Männern aus fernen Ländern, für die du dich badetest, deine Augen schminktest und dich schmücktest. 41. Du setztest dich auf ein prächtiges Bett und stelltest einen Tisch davor, auf den du mein heiliges Öl und mein Räucherwerk legtest. 42. Man hörte dort den Lärm einer sorglosen Menge, zu der auch Männer aus der Wüste kamen, die den Frauen Schmuck und Kronen gaben. 43. Ich dachte bei mir, werden sie wirklich mit dieser Frau, die durch ihre Untreue schon ganz erschöpft ist, weiterhin Ehebruch treiben? 44. Sie gingen zu ihr wie zu einer Prostituierten, genauso behandelten sie Ohola und Oholiba, diese schamlosen Frauen. 45. Gerechte Männer werden sie jedoch nach dem Gesetz für Ehebrecherinnen und Mörderinnen verurteilen, weil sie Blut an ihren Händen haben. 46. Gott der Herr sagt, man soll eine Menge gegen sie zusammenrufen, damit sie misshandelt und ausgeraubt werden. 47. Die Menge soll sie steinigen und mit Schwertern töten, ihre Kinder umbringen und ihre Häuser vollständig niederbrennen. 48. So werde ich der Unmoral im ganzen Land ein Ende machen, damit alle anderen Frauen gewarnt sind und nicht denselben Fehler machen. 49. Ihr werdet die Strafe für eure Untreue und eure Götzenverehrung tragen, damit ihr endlich erkennt, dass ich Gott der Herr bin.